City life. just a grain of sand. The beat, the core, the universe. I plant the seed in the earth. I watch it grow. Water. We'll be right back. Arm auch nicht schlecht. Also unser Spiel. Entschuldigung, zieht jetzt langsam aus. Und wir sind bis Kai. Entschuldigung, es ist ein bisschen früh am Morgen. Also dieses bis Kai hat die gemachte kräftige Güte. Thank you.

Yeah.